Zu Beginn Bernhard Weidners Miniatur für E-Gitarrenquintett und Zuspielung nach Texten von Rainer Maria Rilke und Adalbert Stifter. Sie hören das Ensemble Go Guitars und in der Zuspielung Heiko Raulin, eine Aufnahme vom Juli 2002 in der Echtzeithalle des Einstein-Kulturzentrums in München. Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Das sind Tage, wo alles um einen Licht ist, leicht, kaum angegeben in der hellen Luft und doch deutlich. Das Nächste schon hat Töne der Ferne, ist weggenommen und nur gezeigt, nicht hergereicht. Ich lerne sehen. Es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Thank you. Der Großvater stieg über den Steigstein, indem er seinen Stock und seinen Rock nach sich zog und mir, der ich zu klein war, hinüberhalf. Wir gingen dann auf dem reinen Pfade weiter. Ungefähr in der Mitte der Wiese blieb er stehen und zeigte auf die Erde, wo unter einem flachen Steine ein klares Wässerlein hervorquoll und durch die Wiese fortrann. Wir gingen auf dem Fußpfade durch die Wiese. Wir gingen auf dem Wege zwischen Feldern empor und kamen zu einem Grunde, der mit dichtem, kurzem, fast grauem Rasen bedeckt war und auf dem nach allen Richtungen hin in gewissen Entfernungen voneinander Föhren standen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich diese Mauer meine. Man sah in den verschiedenen Stockwerken Zimmerwände, an denen noch die Tapeten klebten. Da und dort den Ansatz des Fußbodens oder der Decke. Das zähe Leben dieser Zimmer hatte sich nicht zertreten lassen. Es war noch warm da. Es hielt sich an den Nägeln, die geblieben waren. Es stand auf dem handbreiten Rest der Fußböden. Es war unter den Ansätzen der Ecken, wo es noch ein klein wenig Innenraum gab. Zusammengekrochen. Im späten Herbste und im frühen Winter liegt oft der Nebel wochenlang, zuweilen noch länger, auf der Ebene, während auf dem Berge heller, warmer Sonnenschein ist. Dann zeigt sich ein Schauspiel eigener Art. Die Grenze des Nebels ist waagrecht wie die Ebene eines Tisches. Ehe die Sonne aufgeht, ist die Oberfläche des ungeheuer hingedehnten Nebels bleigrau. Wenn die Sonne aufgegangen ist, wird sie rosenrot. Später aber schimmert sie den ganzen Tag wie funkelndes, geschmolzenes Silber, an dessen Rande das scharfe Blau der Alpen steht. Und wenn der Vollmond scheint, ist ein geisterhaft milder Glanz über die riesige Masse ausgegossen. Sind an einem Tage Wolken an dem Himmel, so legen sie blaue Schatteninseln auf das Silber. Und es wird durch sie noch großartiger und lebendiger. Und die Fläche scheint ausgedehnter zu sein. Da standen die Mittage und die Krankheiten und das Ausgeatmete und der Jahre alte Rauch und der Schweiß, der süße lange Geruch von vernachlässigten Säuglingen war da und der Angstgeruch der Kinder, die in die Schule gehen und das Schwüle aus den Betten mannbarer Knaben. Dann waren glänzende Wiesen, sanft hinansteigend, auf denen Gruppen von Gesträuchen und Bäumen standen und auf denen man das Berggestein gesammelt und auf einzelnen Stellen zusammengebracht hatte, um die nun seltsame Gesträuche und Erdbeeren und andere Beeren und Rankensprossen an die Wiesen begrenzten Wiederfelder, mit verschiedenem Getreide und manchem Baume an ihrem Rande. Es heben die schwebenden Lerchen mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern zu schwer war. Es heben die schwebenden Lerchen mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern zu schwer war. Es heben die schwebenden Lerchen mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern zu schwer war. Dann wird es still. Wolkige, aber sonnige Nachmittagsluft ist so rein, klar, duftig und durchsichtig hinausgewölbt, wie wir sie nicht oft gesehen haben. Denn selbst bei trefflichen Künstlern ist sie nicht selten eine mehr oder minder steilrechte Wand. Die Ferne ist mit den wenigsten Mitteln so sicher hingestellt, dass das Auge mit Vergnügen auf ihr weilt und den Weg, der hinausgeht, verfolgt, als ginge er weit und weit dahin. Dann wird es still. Alle Geräusche ducken sich ganz. Sogar der Regen geht leiser. Miniatur für E-Gitarrenquintett und Zuspielung von Bernhard Weidner mit dem Ensemble Go Guitars im Juli 2002. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist die kommende knappe Dreiviertelstunde für ein Werk von Klaus Treutat reserviert mit dem Titel Murmuration. Die Aufnahme entstand im August 2023 im Redutensaal Erlangen. Klaus Treutat selbst am Klavier, Savina Janatu Singstimme und Dine Donev Bass. Thank you. wat ik aan de hoop heb, die hoop ooit was. Ei, wel the mother of my, the mother of my. than of a fog at ele. Hear the law of the hirshan of a befanged at ele. Hear the namahation at alle day in my valet. Oh, yes. Ma fällt att det är rosenet. Stocka på fätten till alla dig och ma på hjärtat. De mord vet. De mord vet att stäcka an dig dem. Gåle lätten är det dig ma ma ma ma va i. Oh, Molly, no. Ocean for the year in the root hole. Thought of thinking in the hell of my back at it and here than a star of need again. Though my fillet stuck at the year in the root eat at the end of the year and I'm a fool. My heart dashed this stick at either home for the year and later you're my fortune dash and the hay the my bash, man. me vähän etnähies. Hol, etnäti teies, sen me vähän ende, ho elle siinä. Lame of everbashing. Thank you. nicht geider Mollid, Moffetten ist der Thank you. Murmuration von Klaus Treutheit, den Sie in dieser Aufnahme vom August 2023 im Erlanger Redutensaal am Klavier hörten, Singstimme Sabina Janatu, Bass Dine Donev. Im Folgenden heißt es Reciprocité, der Titel der folgenden Komposition für Cello und Kontrabass von Rainer Rubert. Es spielen Valerie Sattler und Lissy Aumeier. Thank you. Applaus im November 1991 in der Nürnberger Tafelhalle für die Cellistin Valerie Sattler und die Kontrabassistin Lissy Aumeier für Reciprocité, eine Komposition von Rainer Rubert. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 kommen wir zu einem weiteren Live-Mitschnitt und damit in der kommenden knappen halben Stunde zum Konzert für Gitarre und Ensemble mit dem Titel Guru, komponiert von Joachim F.W. Schneider. Hören Sie ein Ensemble rund um den Gitarristen Wolfgang Ostermeier im September 2003 im Rathaus Schweinfurt. Thank you. Beifall im September 2003 im Rathaus Schweinfurt für ein Ensemble rund um den Gitarristen Wolfgang Ostermeier. Nach diesem Konzert für Gitarre und Ensemble mit dem Titel Guru von Joachim F.W. Schneider.